Zum 52. Jahrestag der Aufnahme der Arbeit des Genossen Kim Jong-il im Zentrum der Partei der Arbeit Koreas fanden am 6. und 7. Juni in Mexiko ein Festtreffen und eine Foto-, Bücher- und Kunstwerkausstellung der DEVJK und in Malaysia ein Rundtischgespräch statt. In der Ausstellungshalle wurden zur Schau gestellt die Fotos über die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Publikationen über das Juche Korea und die Kunstwerke, die von Klugheit und Begabung des koreanischen Volkes zeugen. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten der Parteien und Organisationen und die Massen in diesen Ländern teil. Die Reden hoben hervor, Kim Jong-il sei ein herausragender Politiker gewesen, der die Partei der Arbeit Koreas zu einer mächtigen Partei entwickelt habe. Aus diesem Anlass und zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni gab es vom 6. bis zum 8. Juni in der tschechischen Stadt Milovice und in der Untergruppe des äthiopischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees Seminare.